Wutpilger-Streifzüge. Ich hörte sagen. Fragmente aus Politik und Kultur. Die Biografie des Linkskommunisten Karl Korsch, Geschichte der Münchner Räterepublik und der Ungarischen Räterepublik, die Geschichte der Arbeiterillustrierten Zeitung AIZ, die Geschichte der antifaschistischen Aktion und dessen, der ihr Logo entwarf, das Leben und Wirken von Richard Müller und das Wirken der revolutionären Obleute in der Novemberrevolution, die Geschichte des Bauhauses und der linken Debatten um Architektur. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Beginn dieser Sendung ist eine Aufzählung. Eine Aufzählung derjenigen Themen, die in den letzten Ausgaben der Sendereihe Wutpilger Streifzüge stattgefunden haben. Im Zentrum dieser Sendereihe steht immer wieder eine Auseinandersetzung mit der Geschichte. Die Geschichte der historischen Arbeiterbewegung, die Lebenswege von Revolutionären, die Geschichte der historischen Avantgarde-Bewegungen in der Kunst. Dass ein historisches Interesse maßgebend für diese Sendereihe geworden ist, das stand nicht unbedingt von Anfang an fest. Es ist ein Interesse, das sich langsam herausgebildet hat. Eine Wissbegier, die sich im Laufe der Jahre immer weiter genährt hat. Festzustellen, dass eine Auseinandersetzung mit Geschichte sich in den Vordergrund drängt, das war für mich Anlass, innezuhalten und aufzumerken. Vielleicht auch ein Misstrauen zu formulieren. Warum richtet sich der suchende Blick auf die Vergangenheit? Was erwarte ich dort zu finden? Ist es möglich, die Geschichte als Rätsel aufzufassen, dessen Entschlüsselung gewinnbringend ist? Oder besteht darin auch die Gefahr, sich in der Vergangenheit zu vergraben und vor der Gegenwart ratlos zu bleiben? Ist derjenige nicht eine jämmerliche Figur, der sich in der Geschichte besser auskennt als in der Gegenwart? Der den Revolutionären in der Vergangenheit raten kann, was sie hätten anders machen sollen, aber der für das Heute keinen Rat hat? Bei solchen Fragen anzukommen, kann Anlass sein, die Frage nach der Methode zu stellen. Welchen Sinn macht es, sich der Geschichte zuzuwenden? Und wenn ich dies tue, welche Fragestellungen sind dabei maßgebend? Welche Herangehensweise und Voraussetzungen sind dabei bestimmend? Es ist kaum möglich, solche Fragen allein zu beantworten. Ich habe sie Freundinnen und Freunden gestellt, die mein historisches Interesse teilen. Ich begrüße euch zu einer Ausgabe der Sendereihe Wutpilger Streifzüge. Im Nachdenken über Geschichte ist Lilli Helmbold immer wieder ein wichtiger Gesprächspartner für mich. Im Gegensatz zu mir hat sie sich entschieden, ihrem historischen Interesse nachzugehen, indem sie ein Geschichtsstudium aufgenommen hat. Ich wollte sie in mein Nachdenken über Geschichte einbeziehen und habe ihr einen Katalog von Fragen geschickt. Was motiviert dich persönlich, dich mit Geschichte auseinanderzusetzen? Was erhoffst du dir davon, dich selbst auf die Geschichte zu beziehen und dich historisch zu verorten? Gibt es einen spezifischen Fokus, den du auf Geschichte wirfst, beziehungsweise interessieren dich bestimmte historische Themen? Und wenn ja, warum? Was zeichnet eine materialistische Geschichtsschreibung gegenüber sonstigen Methoden aus? Lilly hat mir diese Fragen nicht direkt beantwortet. Stattdessen hat sie mir eine Reihe von Thesen geschickt, die in ihrer geschlossenen Form einen Eindruck davon geben, welchen Sinn eine Auseinandersetzung mit Geschichte machen kann. Es gibt in der Geschichtswissenschaft einen Streit unter Historikern, der seit dem 19. Jahrhundert geführt wird. Er dreht sich darum, in welchem Jahr Karl der Große geboren wurde. 742, 747 oder 748 nach Christus. Zwei Fragen stellen sich mir. Erstens, warum ist das wichtig zu wissen? Und zweitens, wie kann sich so ein Streit über 200 Jahre hinziehen? Um gleich die erste Frage zu beantworten, es ist gänzlich unwichtig, in welchem Jahr genau Karl der Große geboren wurde. Unkenntnis herrscht darüber, weil im Mittelalter dem Geburtsdatum keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Und ich meine, die Chronisten dieser Zeit hatten den bürgerlichen Historikern dabei etwas voraus. Direkt also zur zweiten Frage. Als ich das erste Mal von diesem Karl der Große-Streit erfuhr, im Geschichtsstudium im ersten Semester, die Medievisten haben sehr stolz davon erzählt, da kam mir der Verdacht, er würde nur so lange ausgetragen, um Generationen von Historikern über die Jahrhunderte hinweg Jobs zu generieren. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das einer der Gründe ist und den kann ich Ihnen nicht mal verübeln, weil mir ja selbst die Arbeitslosigkeit nach dem Studium winkt. Ich kann daran aber noch etwas anderes beobachten. Diese Historiker, die sich um die paar Jahre zanken, plustern sich zu kleinen großen Karls auf. Sie schreiben ihre Geschichte, die Geschichte bürgerlicher männlicher Subjekte, die in kaiserlicher Souveränität vergangene Geschicke durchherrschen. Sie schreiben von Karl dem Großen als einem Mann, der dem Geschichtsprozess der Menschheit ganz habhaft geworden ist. Vielleicht ist er ihnen deshalb auch so wichtig, weil die Vorstellung etwas Schönes hat, dass jemand mal so in gesellschaftliche Aktivität und Wirkmächtigkeit versetzt war, dass die Geschichte nicht einfach nur an ihm vorbei oder über ihn hinwegrollt, sondern er sie gestaltet. Aber indem sie über Karl den Großen und völlig belanglose Details über sein Leben schreiben, schreiben sie Herrschaftsgeschichte. Es ist einmal Herrschaftsgeschichte, weil sie gerade verschleiert, dass sich die Individuen aus dem entfremdeten Gesellschaftszustand erst herauskämpfen müssen, sich ihre Geschichte wie die Produktionsmittel erst aneignen müssen, um tatsächlich gesellschaftlich tätig zu sein. Das würde bedeuten, dass man die historischen Konflikte und Kämpfe in den Blick bekommt, die Strukturen und Entwicklungstendenzen, den Alltag, in dem der Einzelne sich mit der gesellschaftlichen Realität abmüht. Immerhin, so würde ich sagen, soll ja an der Geschichte etwas für die Gegenwart begriffen werden. Und was soll es da nun für einen Unterschied machen, ob Karl 742 geboren wurde oder 5 Jahre später? Dieser Streit hat etwas Verzweifeltes, beinahe Tragikomisches, denn es ist völlig klar, dass es den unumstößlichen Beweis für das korrekte Geburtsjahr nun mal nicht gibt. Es ist, als müssten diese Historiker Karls Geburt bezwingen, und ich halte das auch für keinen Zufall. Ist doch die Geburt eh für jedes Menschenkind die erste Kränkung, für das männliche Subjekt allemal, denn die Frau kann er versuchen zu beherrschen, aber gebären kann er nicht. Ich stelle mir vor, wie sich die alten Professoren das weiße Haar raufen, weil ihnen der einzige Moment in Karls Leben entwischt, in dem er nicht Herr seiner selbst war. Auch deshalb ist es Herrschaftsgeschichte. Weil sie nur nach dem fragt, der sich in der patriarchalen Gesellschaft des Feudalismus durchsetzen konnte. Sarah Freng schreibt in einem Artikel in der Zeitschrift Outside the Box von dieser universalen Männlichkeit der Geschichte. Sie gibt sich als Allgemeingeschichte aus und wiederholt dabei die Unterdrückung der Frau, die in die Geschichtsschreibung keinen Eingang findet. Das ist ein Plädoyer für eine Geschichtsschreibung des Partikularen, eine Geschichte der Frauen und der Unterdrückten überhaupt. Dann müsste das Partikulare dem Allgemeinen nicht mehr zum Opfer fallen, noch getilgt werden. Wenn wir uns mit der Geschichte der Frauen und der Unterdrückten und Abseitigen beschäftigen, dann könnten wir Allgemeinheit auch anders begreifen. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte. Aber sie machen sie nicht aus freien Stücken. Nicht unter selbstgewählten, sondern unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Dieses Zitat aus Marxens Text, der 18. Brumaire des Louis Bonaparte, enthält eine Dialektik der Geschichte. Die Menschen sind frei und können sich entscheiden. Aber sie sind in ihren Entscheidungen von dem beeinflusst, was die Geschichte in die Gegenwart eingehen lässt. Im Laufe dieser Sendung werden wir immer wieder darauf zu sprechen kommen, was ein Bruch mit bisheriger Geschichte bedeuten kann. Für Marx ist dabei ein Begriff zentral, jener der Vorgeschichte. Diesen Begriff haben nach ihm Walter Benjamin und Theodor Adorno in ihren geschichtsphilosophischen Schriften aufgegriffen. Julian Kuppe hat sich immer wieder mit der Geschichtsphilosophie Walter Benjamins und daran anschließend derjenigen Adornos auseinandergesetzt. Also die Vorgeschichte, wie sie bei Marx verstanden wird und dann auch bei Benjamin, ich glaube, er nennt das nicht Vorgeschichte, aber bei Adorno dann auch unter dem Begriff Naturgeschichte. Das ist eben eine Geschichte, die quasi über die Menschen hinweg abläuft, die sie nicht bewusst bestimmen. Also das ist diese Geschichte, die unter Herrschaftsbedingungen stattfindet. Und da gibt es auch natürlich bestimmte verschiedene Phasen wie Feudalismus oder was es noch davor gegeben hat, die auch Herrschaftsbedingungen waren, wo die Menschen auch nicht über ihr eigenes Schicksal bestimmen konnten, weil sie eben unter direkter Gewaltherrschaft standen. Dann hat es aber innerhalb dieser Geschichte auch nochmal eine Veränderung gegeben hin zum Kapitalismus. Und da gibt es aber trotzdem, obwohl das jetzt nicht mehr auf direkten Gewaltbeziehungen, auf direkter Gewaltherrschaft beruht, trotzdem ja diesen Zwang des verselbstständigten Systems, der mit den ökonomischen Bedingungen halt zusammenhängt, der eben auch einen gewaltsamen Zwang ausübt, also nicht direkter physischer Gewalt, sondern eben eher so ökonomischer Gewalt. Und diesem Zwang unterliegen sozusagen alle in der Gesellschaft und bestimmen deswegen nicht bewusst nach Kriterien objektiver Vernunft über ihre gesellschaftlichen Bedingungen. Und das ist das, was mit diesem Begriff der Vorgeschichte oder der Naturgeschichte ausgedrückt werden soll. Die Vorgeschichte ist der Naturzwang, mit dem sich die Geschichte unbewusst über die Menschen hinweg vollzieht. Die Revolution beendet die Vorgeschichte und lässt uns in die wirklich menschliche Geschichte eintreten, in der wir es sind, die die Bedingungen unseres Daseins bewusst bestimmen. Dabei gab es im Marxismus zwei Tendenzen. In der einen Strömung wird der revolutionäre Wille betont, der einen radikalen Bruch herbeiführt. Es kommt auf die revolutionären Subjekte an, die Hand an die Geschichte legen und die Vorgeschichte beenden. Und die Vorgeschichte beenden. In der anderen Strömung werden diejenigen Momente betont, die schon in der bisherigen Geschichte einen Fortschritt bedeuten. Der Anteil der Natur an der menschlichen Geschichte wird stetig immer weiter zurückgedrängt, bis der Kapitalismus alle Fesseln des Fortschritts verdampfen lässt. Es ist der Kapitalismus selbst, der die Bedingungen der menschlichen Befreiung hervorbringt. Diese Sichtweise ist es, die insbesondere in einer sozialdemokratischen Tradition geradezu zu einem Automatismus geworden ist. Es sind nur noch ein paar Stellschrauben, die gestellt werden müssen, um auf den Wogen der Geschichte in den Sozialismus gleiten zu können. Walter Benjamin kam es gerade darauf an, diesen Fortschrittsglauben zu verabschieden. Na, ich glaube, die Gründe, dieses Geschichtsverständnis abzulehnen, das auf so einen Fortschrittsbegriff begründet ist, das ist erstmal, sind das die geschichtlichen Ereignisse, die halt stattgefunden haben. Also, dass das sich in der Wirklichkeit nicht so bewahrheitet hat, wie das in der Theorie gesagt worden ist, dass also an einem bestimmten Punkt die Revolution eintreten muss, weil die Bedingungen dafür bereit sind. Wenn die Produktivkräfte so insoweit fortgeschritten entwickelt sind. Es war ja dann zum Beispiel der Erste Weltkrieg, der also ein totaler Einschnitt war in der Geschichte auch der linken Bewegung und der auch der linken Theorie, an dem dieses ganze Verständnis eigentlich völlig zerbrochen ist und auch dann in der nachfolgenden Entwicklung, dann in den Revolutionsversuchen wie in der Novemberrevolution, die dann auch nicht nach diesem Schema, das der Marxismus vertreten hat, bis dahin stattgefunden haben, wo eigentlich die Frage direkt aufgeworfen wurde, ob man noch sich nach solchen Schemen richten kann oder nicht. Die Sozialdemokratie hat dann trotzdem noch daran festgehalten, aber hat das irgendwie in so einen Reformismus dann verwandelt. Ja, und da war eigentlich die Notwendigkeit, sich nochmal neu mit diesen ganzen Fragen zu beschäftigen und solche Gewissheiten in Frage zu stellen, um überhaupt noch die Vorstellung beizubehalten, dass man Gesellschaft verändern kann und wie das überhaupt geschehen kann, war halt sehr entscheidend zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, die kritische Theorie, die hat ja in der weiteren Geschichte dann auch noch das Aufleben dieser ganzen reaktionären nationalistischen Bewegung erlebt, die dann letzten Endes ja auch zum Nationalsozialismus geführt haben. Und dass die Entwicklung des Klassenbewusstseins auch überhaupt nicht so dem gefolgt ist, wie die Vorstellungen halt im klassischen Marxismus gewesen sind. Und da musste man sich auch theoretisch andere Gedanken machen. Und eine Konsequenz davon war halt, also mit diesem Fortschrittsbegriff, der in dem vorherigen Marxismus so vorherrschend war, eigentlich vollkommen zu brechen und zu sagen, ja, diesen Fortschritt, den muss man anhalten, weil der führt nicht weiter, sondern der führt eigentlich immer direkt ins Verderben oder in die Katastrophe. Mit dem Fortschrittsglauben zu brechen, hieß insbesondere für Adorno nicht, den Anspruch eines anzustrebenden Fortschritts fallen zu lassen. Wenn der Ausgangspunkt ist, eine schematische Anordnung der Geschichte in aufeinanderfolgende Fortschrittsetappen abzulehnen, dann wäre es falsch anzunehmen, das Gegenteil sei richtig. Also anzunehmen, Geschichte löst sich auf in Zufälligkeiten. Es gibt historische Phasen, in denen der Ausgangspunkt für eine menschliche Emanzipation besser oder schlechter bestellt ist. Und die Bedingungen eines solchen Ausgangspunkts lassen sich bis zu einem gewissen Grad analysieren. Gegenüber einem automatischen Fortschrittsglauben geht es darum, den wahren menschlichen Fortschritt in der Geschichte herzustellen. Die Idee des Fortschritts ist genau damit verbunden, dass wirklicher Fortschritt eben nur dann hergestellt werden kann, wenn dieser angebliche Fortschritt, der jetzt auch immer noch dargestellt wird, wenn damit gebrochen wird, mit dieser Vorstellung, dass es irgendwie automatisch durch einfach eine Fortentwicklung in der Zeit der Gesellschaft, dass dadurch irgendwie ein Fortschritt entstehen würde. Und das ist das, wo ja erst Benjamin und dann im Anschluss an ihn auch Adorno sagen, ja, mit dieser einfachen Fortentwicklung muss eben gebrochen werden, um einen wirklichen Fortschritt zu erreichen, indem die Gesellschaft wirklich halt neu nach vernünftigen Prinzipien, nach den Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet, indem alle Menschen irgendwie auf ihr Recht, auf ihr Glück kommen irgendwie. Um das herstellen zu können, muss eben eine Neueinrichtung der Gesellschaft stattfinden können und das kann nicht geschehen, indem man einfach darauf wartet oder darauf setzt, dass die Bestehende sich irgendwie weiterentwickelt, weil sie wird sich nicht dahin entwickeln zu einer vernünftigen Gesellschaft, die die Bedürfnisse aller befriedigt. Also das ist eigentlich ein Abbruch des Fortschrittsglaubens, um tatsächlich einen Fortschritt zu erreichen. Im Laufe unserer Auseinandersetzung mit dem Begriff der Geschichte werden wir immer wieder auf ein Verhältnis von Kontinuum und Bruch stoßen. Eine Revolution würde einen Bruch mit dem Kontinuum bisheriger Herrschaftsgeschichte bedeuten. Dieser Bruch muss sich allerdings auf Bedingungen stützen, die in der bisherigen Geschichte immer wieder vorhanden sind. Auch die Revolution ist nicht geschichtslos. Also mit diesem Prinzip, was dahinter steckt, hinter diesem Wort, was Benjamin später als Kontinuum bezeichnet, das beschäftigt Benjamin schon ziemlich lange, also seit seiner Jugend eigentlich schon. Erst hat er das noch mehr unter dem Begriff des Mythos gefasst. Und es ist diese Geschichtspolitik, die auch schon zum Beispiel im Kaiserreich stattgefunden hat oder später dann auch in der Weimarer Republik von bestimmten eher konservativen oder reaktionären Kreisen, eben zu sagen, die Geschichte, wie sie bisher stattgefunden hat, die ist erstmal eine Geschichte, die von großen Männern herbeigeführt worden ist. Also dass die die Geschichte bestimmt haben durch ihre Taten. Und diese Geschichte hat halt zu dem geführt, was jetzt ist, zu der oder damals bestehenden Gesellschaft, zum Kaiserreich oder zur Weimarer Republik. Und das ist halt so ein geradliniger Weg, der quasi mit Notwendigkeit dahin führen musste. Das ist dieses Kontinuum, wodurch die bestehende Gesellschaft auch gerechtfertigt wird, weil sie halt das Ergebnis des geschichtlichen Weges darstellt. Und das ist quasi wie so eine Art Teleologie, die darauf hinzuläuft, auf das Bestehende, was jetzt existiert und was dadurch gerechtfertigt wird halt. Und das Kontinuum aufzubrechen bedeutet halt eben genau auf die Momente hinzuweisen in der Geschichte, die damit gar nicht übereinstimmen. Und das sind eigentlich sehr viele Momente. Die Geschichte, wie sie tatsächlich abgelaufen ist, ist halt viel diskontinuierlicher in Brüchen und Sprüngen. Und es gibt keine Eindeutigkeit, die auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft, sondern das ist halt ein fortwährender Kampf zwischen verschiedenen Kräften, die sich versuchen durchzusetzen. Und wenn man das einebnet durch eine bestimmte Sichtweise, die dann hinterher darüber gelegt wird, dann ebnet man quasi all diese Brüche und Diskontinuitäten ein und auch die Bewegungen, die sich eben dagegen gerichtet haben, gegen diese immer weiter sich fortsetzende herrschaftliche Ausrichtung der Gesellschaften. Und Benjamin versucht das, glaube ich, noch in weitaus stärkerem Maße als Adorno eben genau darauf zu setzen, diese irgendwie dem Vergessen anheimgefallenen Geschichten des Widerstands und des Kampfes gegen Unterdrückung, gegen Herrschaft wieder herauszuholen, sich wieder darauf zu beziehen und eben eine Verbindung zwischen diesen ehemals geführten Kämpfen und den Kämpfen der Gegenwart herzustellen. Das ist eben seine Vorstellung, wie dieses Kontinuum der Geschichte, das so eine Art Unveränderlichkeit auch der Gegenwart, der Verhältnisse erzeugt, dass das gebrochen werden könnte, auch durch so einen geschichtlichen Bezug. Die Versuche, sich dem Prinzip der Herrschaft zu widersetzen, scheinen aus dem Strom der Geschichte herauszufallen. Sie sind untereinander nicht verbunden und sie sind uns nicht durch große Erzählungen tradiert. Es stellt sich die Frage, ob die Revolutionäre der herrschenden Tradierung eine eigene Tradition entgegenstellen sollen. Auch dies ist eine Frage, die im Laufe der Sendung immer wiederkehren wird. Walter Benjamin richtete seine Überlegungen gegen eine Propagierung der Geschichte, die fraglos auf das Bestehende zuläuft und dieses legitimiert. Weil es so gekommen ist, ist es richtig. Dieser Ansicht erteilt Benjamin eine Absage. Die mythologischen Geschichtsbilder der Rechten versuchen, eine heroische Tradition zu begründen. Die Germanen im Teutoburger Wald erscheinen in einer geraden Linie als Vorläufer des heutigen Deutschtums. Doch bei genauerem Draufblick erweist sich, dass diese Rechten nicht im Besitz der Geschichte sind. Es handelt sich um künstliche Bilder, die letztlich keinen realen Bezug zur wirklichen Geschichte bergen. Eine Tradition der Unterdrückten kann nicht in der Erschaffung ähnlich heroischer Bilder bestehen. Ja, wenn man sich auf das, was Benjamin schreibt, in verschiedenen Schriften und auch in den Thesen zum Begriff der Geschichte bezieht, dann ist es schwierig, sich vorzustellen, dass es so eine Tradition der Unterdrückten geben könnte. Oder man muss sie halt müsste sie wieder neu erschaffen, auch wenn man sich die jetzige, gegenwärtige Situation anschaut, dann kann man sich das irgendwie schwierig vorstellen, wie jetzt zum Beispiel hier in Deutschland Arbeiter, wie das sich vorgestellt werden soll, dass da irgendwie eine Tradition der Unterdrückten bestehen soll. Und da, ich glaube, kommt es Benjamin darauf an, eigentlich was herzustellen. Er spricht auch ganz oft in diesen Thesen oder auch in anderen Texten von diesem Begriff der Konstruktion, dass also, indem man bestimmte Momente, die eben vergessen worden sind oder die unter diesem Kontinuum der Geschichte begraben worden sind, wenn man die wieder hervorholt, da kann man halt ein anderes Bild der Geschichte konstruieren, was eben nicht diesem offiziellen Schein entspricht, sondern die vergessenen revolutionären Momente auch wiederbelebt, dann kann man quasi ein anderes Bild der Geschichte konstruieren, was andere Seiten sichtbar machen kann, was revolutionäres Potenzial entfalten kann, seiner Ansicht nach. Also ich glaube, was ihm vorschwebt, ist mehr so eine Konstruktion, und die kann auch immer wieder, je nachdem, wie der geschichtliche Augenblick ist, wie die Gegenwart sich darstellt, auch immer wieder unterschiedlich sein. Also dass man sich auch auf unterschiedliche revolutionäre oder geschichtliche Momente beziehen kann. Also ich glaube, das ist eben was anderes, auch wenn er von der Tradition der Unterdrückten spricht, kann man das nicht so mit diesem Kontinuum der Geschichte vergleichen, sondern es ist eben ein Moment, ein Versuch, das aufzubrechen, indem andere Momente hervorgehoben werden. Und ja, vielleicht sind das auch in unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Momente, und es gibt nicht die eine Tradition, die immer gültig ist, sozusagen. Ebenso wie Walter Benjamin einen blinden Fortschrittsglauben ablehnt, so lehnt er auch ein Geschichtsbild ab, das uns auf die Zukunft vertrösten soll. Was andere vor uns geleistet haben, müssen wir weitertragen, damit irgendwann in ferner Zukunft unsere Urenkel ein Reich der Freiheit betreten. In dieser Sichtweise ist die Gegenwart entwertet. Das Leid der Heutigen ist entschuldigt und legitimiert. Statt in eine ferne Zukunft zu blicken, will Benjamin die Geschichte gegen den Strich bürsten. Es ist, als ob Benjamin der Geschichte gerecht werden möchte. Das Leid der früheren Genossen wird gerecht, indem wir unser Glück in der Gegenwart einfordern. Der Geschichte gerecht zu werden ist eigentlich, dass man sich an diese Momente erinnert, in denen Versuche unternommen worden sind, sich gegen Herrschaft und Unterdrückung zu richten, die dann aber gescheitert sind und wo Menschen, konkrete Menschen, darunter gelitten haben und auch gestorben sind. Und wenn man sich an all diese Begebenheiten erinnert, dann bedeutet das gleichzeitig ihm zufolge, wenn man diesen Menschen gerecht werden will, dass man dann auch quasi die Verpflichtung hat, diesen Kampf in der jetzigen Zeit fortzuführen und sich eben auch gegen Unterdrückung, gegen Herrschaft zu wenden. Das bedeutet dann praktisch, dieser Geschichte der Unterdrückten gerecht zu werden. Und also nach seiner Vorstellung von Benjamin ist das irgendwie so ein ganz großes Potenzial, was auch zur Aktivierung von revolutionärem oder gegen Unterdrückung sich richtenden Handeln dienen könnte, was, ja, wenn man sich auf solche unterdrückten geschichtlichen Traditionen oder auf solche Momente dieser Revolte gegen Herrschaft bezieht, dass das so ein sprengendes Potenzial auch für die Gegenwart hat. Das ist eigentlich das, was er, indem er sich auf diese unterdrückten Momente der Geschichte bezieht, was er daraus ziehen möchte, dass das, ja, das Bewusstsein für die Aufgaben oder für das Potenzial, was in jeder Gegenwart besteht, dass das dadurch geschärft wird. Frau B. war in der DDR Tierpflegerin. Heute arbeitet sie in einem Büro. In diesem Büro stehen 15 Tische und an diesen 15 Tischen sitzen 15 Frauen. Vor diesen Frauen auf ihren Tischen liegen dicke Stapel von zusammengetackerten Arzt- und Krankenkassenzetteln und die Aufgabe dieser Frauen und also auch von Frau B. ist es, die zusammengetackerten Arzt- und Krankenkassenzettel wieder zu entklammern. Sie entklammern diese ganzen getackerten Zettel 8 Stunden am Tag, 40 Stunden die Woche und Frau B. arbeitet in diesem Büro seit 20 Jahren und hat noch 14 Jahre vor sich, bevor sie in Rente gehen darf. Frau B. könnte genauso gut in den 60er Jahren in einer Automobilfabrik am Fließband stehen und auch 10 Stunden am Tag, 60 Stunden die Woche die nächsten 1000 Jahre die gleiche Handbewegung verrichten. Diese Arbeiten sind zeitlos, weil sich jede ihrer Stunden gleicht, es keinen Anfang, keine Entwicklung und kein Ende, kein Ziel oder Ergebnis gibt, was Frau B. an ihrem Schreibtisch noch überblicken könnte. Und weil sich schon ernstlich die Frage stellen müsste, aber nicht kann, warum diese Zettel überhaupt zusammengetackert wurden und wer diese ganzen Autos fahren soll. Die einzige Zeitlichkeit, die diese Arbeitsform zum Ausdruck bringt, ist der Verschleiß der Körper und das allmähliche Absinken des Gemüts, vielleicht bis zum Stumpfsinn. In diesem zeitlosen Stunde um Stunde steckt das kapitalistische Prinzip des Gleichen ums Gleiche, das Tauschprinzip, das konkrete Erfahrungen weder braucht noch hervorbringen will. Diese Arbeitsform produziert also scheinbar keine Geschichtlichkeit. Als Struktur entspringt sie der Kreisbewegung des Kapitals, das seine eigenen Voraussetzungen schafft. In den ökonomischen Manuskripten schildert Karl Marx, dass die Kapitalakkumulation den Mehrwert voraussetzt. Der Mehrwert seinerseits bedarf der kapitalistischen Produktionsweise und diese schließlich setzt wieder das Kapitalverhältnis voraus. So beißt sich das Kapital selbst in den Schwanz, wie es sich selbst aus sich selbst hervorbringt. Marx muss hier den entscheidenden Schritt tun, die Betrachtung der sozusagen logischen Voraussetzungen der Kapitalakkumulation, um die ihrer historischen Voraussetzungen zu erweitern. Also, dass der Kapitalist einmal nicht Kapitalist war, die Arbeiterinnen einmal von ihren Produktionsmitteln getrennt wurden, wodurch erst Ausbeutung stattfinden kann und so weiter. Indem er das historische Gewordensein der kapitalistischen Produktionsweise mit einbezieht, kann sie nicht mehr als naturgegebener, weil sich selbst aus sich selbst gebierender Tatbestand begriffen werden, der im permanenten Fortschritt der Anhäufung seinen Anfang vergisst und kein Ende findet. Sondern die bürgerlich-kapitalistische Gesellschaft ist dann eine historisch-spezifische und damit veränderbare. Also hat auch die Erfahrung von Zeitlosigkeit und Ungeschichtlichkeit, wie sie Frau B. in dem Stunde um Stunde des Entklammerns erlebt, oder das Gefühl vom Ende der Geschichte, den Grund in den materiellen, historischen Lebens- und Arbeitsverhältnissen, die eben die Erfahrung von Zeit und Geschichtslosigkeit produzieren. Die Geschichte ist zweierlei. Sie ist einerseits der reale Verlauf der Geschichte der Menschheit. Andererseits ist sie das, was Menschen als Geschichte festhalten, was sie aufschreiben, dokumentieren, archivieren. In einer groben Art der Geschichtsbetrachtung fallen realer Verlauf der Geschichte und aufgeschriebene Geschichte in eins. Historische Tatsache ist, was als Geschichte allgemein gekannt wird. Ich glaube, was ich aus dem Schulunterricht irgendwann mitgenommen habe, ist, dass man Geschichte, wenn sie einem präsentiert wird als Fakten oder Tatsachen, allermeistens, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, feststellt, dass es nicht so eindeutig festzuhalten ist, was eine Tatsache ist, historisch. Und ich glaube, ich finde es halt interessant, zurückzugehen und zu schauen, wie viele unterschiedliche Momente jeweils historisch stattgefunden haben und was als Tatsache erscheint und was aber auch unten durchfällt und was nicht erwähnt wird, was keine Tatsache ist, aber trotzdem existiert hat. Marlene Pardella habe ich auf einem Wochenendseminar kennengelernt, das ich vor einiger Zeit in Weimar organisiert habe. Unsere Begegnung war geprägt von einer Vielzahl von Zufällen und Zusammenhängen. Wir haben uns in Weimar zum ersten Mal gesehen und sofort fanden wir uns in einem intensiven Austausch. Damals haben wir uns gemeinsam mit der Geschichte der Avantgarde-Bewegungen auseinandergesetzt und uns mit der Frage beschäftigt, warum uns die Geschichte der Avantgarden so sehr als Geschichte von Männergruppen erscheint. An dieser Fragestellung wird deutlich, der Beginn einer Auseinandersetzung mit Geschichte ist selten eine nüchterne Hinwendung zu einem toten Material, das vor uns ausgebreitet liegt. Vielmehr ist es ein Eindruck, den wir von der Überlieferung schon haben, bevor wir beginnen, sie genauer zu überprüfen. Und am Beginn steht ein Unbehagen. Ich glaube, eine Motivation, in die Geschichte zurückzugehen und zu suchen, zu schauen, was da war, hat was mit einer Unzufriedenheit in der Gegenwart zu tun und gleichzeitig aber auch mit einem Wissen, dass es besser sein könnte, weil es reale Situationen gibt, in denen man gerne ist, Menschen kennt, die man total gerne mag. Und weil man weiß, dass es die zu allen Zeiten gegeben hat, gute Zusammenhänge zwischen den Menschen, wo produktive Auseinandersetzungen stattgefunden haben, lohnt es sich, glaube ich, sich diese Diskussionen, die es in der Geschichte schon mal gab, zu den Fragestellungen, die man selber hat, zu überprüfen und zu schauen, was man davon mitnehmen kann, um bestimmte Fehler einfach auch nicht zu wiederholen. Marlene spricht von Zusammenhängen, die es in der eigenen Erfahrung gibt und von Erfahrungen, die andere Zusammenhänge vor uns gemacht haben. Ein Dialog mit der Vergangenheit, der immer geprägt ist von dem, was wir in der Gegenwart vorfinden. Aber was ist, wenn dieser Dialog von beiden Seiten vermauert ist? Wenn es sowohl in der Gegenwart nicht vor- und zurückzugehen scheint, als auch die Geschichte uns sich nicht öffnen kann, zum Teil aus ganz praktischen Gründen. In einem Text greift Marlene einen Erfahrungsbericht auf, der in Virginia Woolfs Buch »Ein Zimmer für sich allein« enthalten ist. Virginia Woolf soll einen Vortrag über weibliche Schriftstellerinnen halten. Aber es stellt sich als Hürde heraus, im England der Jahrhundertwende als Frau eine Bibliothek überhaupt betreten zu dürfen, um nähere Nachforschungen anstellen zu können. Als sie endlich alleine, ohne männliche Begleitung, 1928 in die Bibliothek durfte, starrte sie auf die Bücherregale, auf all die Bücher, die nicht da waren. Erst als ihr Blick auf das 17. Jahrhundert fällt, findet sie einen Namen. Afra Behn, 1640 bis 1689. Die erste Frau, die vom Schreiben leben konnte. Eine Katastrophe, die alles verändern soll. Eine schreibende Frau im 17. Jahrhundert zu entdecken, kann ermutigend sein. Es gibt sie, die untergründige Tradition der Frauen, die sich schreibend selbst ermächtigen. Und es ist doch auch entmutigend, denn der weitere Blick lässt es erscheinen, als ob jede immer wieder von vorne anfangen muss. Die Tradition ist nicht ohne weiteres gegeben. Aber was soll das überhaupt sein, eine Tradition? Was hilft sie uns? Kann es nicht im Gegenteil auch eine ermutigende Erfahrung sein, die Geschichte hinter uns zu lassen und tatsächlich neu beginnen zu können? Ich glaube, es ist ein Vorteil zu wissen, dass es schon wen gab, der was versucht hat. Ich glaube, es ist gut zu wissen, dass es Leute gab, an denen man sich orientieren kann. Es ist gut, weiterzumachen. Es ist gut, weiterzudenken. Es ist nicht gut, immer wieder zu glauben, dass man die Erste ist, die irgendwas macht. Weil so ist es auch nicht. Und ich glaube, die Tradition kann halt beides. Sie kann negativ und positiv gewendet werden. Und interessant ist sie, wenn sie produktiv gemacht wird. Uninteressant ist sie, wenn sie in Stein gemeißelt werden soll. Ihre Fingerspitzen gleiten weiter über die Seiten der Jahrhunderte und graben ein Fossil nach dem anderen aus. Und Virginia Woolf beginnt, sie zu klassifizieren, der Tiefenzeit entsprechend. Deep Time heißt das im Englischen. Ein Begriff, der auf James Hutton, einem Hobbygeologen, zurückgeht. Er wollte die Zeit so lesen wie Newton den Raum. Ich war ganz fasziniert. Das war James Hutton, den hat Carina mir mal empfohlen oder gesagt, schau mal nach, was der gemacht hat. Und das war der Typ, der die Gesteinsschichten entdeckt hat, Ende 19. Jahrhundert. Der hat festgestellt, dass die Erde nicht, wie die Bibel sagt, in 7 Tagen erschaffen wurde und aus einem Guss, sondern dass die über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg entstanden ist durch Wind, Wasser, Erdrutsche und so weiter. Und der hat die einzelnen Schichten datieren können aufgrund dieses Wissens, dass die Erde selber im Entstehungsprozess immer wieder sich befindet und auch nie aufhört, da drinnen verfangen zu sein. Und ich habe das faszinierend gefunden, weil das ein bisschen gleichzeitig passiert ist mit, ich habe das Geological Turn genannt, als Virginia Woolf in die Bibliothek ging und Afra Behn gefunden hat, die erste Schriftstellerin, die von ihrem Schriftstellerinnen-Dasein leben konnte im 17. Jahrhundert. Und sie mit dem Wissen aufgewachsen ist, eigentlich gab es keine Schriftstellerinnen. Und dann war sie so, oh Moment mal, aber da ist ja eine. Und was hat die denn gemacht? Die hat das voll spannend gefunden. Und das Interessante bei beiden, finde ich, ist, dass die mit einer scheinbaren Wissenschaftlichkeit eine neue Geschichte erzählen. Also wir sind weg von den Mythen, wir sind weg von biblischen Verständnissen und gleichzeitig aber einen neuen Ewigkeitszustand abrufen. Also was ich damit meine, ist ein bisschen kompliziert. Aber was ich damit meine ist, James Hutton hat zwar gesagt, so, wir können die Erde jetzt wissenschaftlich erklären, wie sie entstanden ist, aber er sagt, er kann sich selber nicht eingestehen, dass diese Wahrheit, die er glaubt, gefunden zu haben, auch nur eine historische ist, dass die auch dem Wandel der Zeit unterliegen wird und dass das nicht das Letztendliche sein wird. Und Virginia Woolf hat so ein ähnliches Verständnis von Geschichte irgendwie proklamiert, indem sie die bürgerliche Gesellschaft als ewig proklamiert hat. Weil sie sagt, geht arbeiten und finanziert euch eure eigenen Zimmer, damit ihr schreiben könnt. Aber einem Arbeitermädchen 1920 zu sagen, es soll arbeiten gehen, das ist kein Glücksversprechen. Geschichte und Geschichtsschreibung scheinen etwas Verflixtes an sich zu haben. In dem Moment, in dem man meint, ein neues Prinzip gefunden zu haben, einen neuen Ausgangspunkt, wird man gewahr, dass sich das ewig Gleiche auf neuer Stufenleiter wiederholt. Virginia Woolf versucht zu ergründen, welche Bedingungen gegeben sein müssen, um als Frau schreiben zu können. Sie gibt eine konkrete, sehr materialistische Antwort. Ein Zimmer für sich allein und ein vom Mann unabhängiges Einkommen. So zwingend diese Antwort ist, so produziert sie doch einen neuen Ausschluss. Es ist die Perspektive der bürgerlichen Frau. Die proletarische Frau verbleibt im Rat des immer wieder, immer noch. Ich glaube, wenn ich zu Virginia Woolf zurückgehe, was ist meine Motivation? Ich glaube, sie hat was Neues geschaffen und ich glaube aber auch, dass sie was Altes wiederholt. Und ich glaube, interessant für mich ist es nachzufragen, was hat sie denn Neues geschaffen und warum hat sie was wiederholt? Und wie kann ich dieser Wiederholung entgehen? Sie hat es geschafft zu sagen, wir sind unsichtbar, Frauen sind unsichtbar. Sie hat Bücher publiziert, wo das drinsteht. Die sind mir zugänglich und auf die kann ich mich beziehen, wenn ich jetzt spreche. Das ist großartig. Das gab es vorher nicht. Niemand hat das gemacht. Und dahinter will ich nicht zurückfallen. Sie hat uns die Sichtbarkeit gegeben. Ich will jetzt nicht nochmal sagen, wir sind sichtbar. Wir sind sichtbar. Sie hat das geschaffen. Das ist eine Chance irgendwie. Und wenn ich ins Kontinuum gehen würde, dann würde ich heute sagen, ja, die Frauen sind nicht sichtbar, sie sind nicht da. Ich weiß, sie sind da, ich gehe in die Archive und ich finde sie. Es geht darum, dann diese Geschichte zu schreiben und die sichtbar zu machen, dafür zu kämpfen und sich dafür einzusetzen. Virginia Woolf wirft die Frage auf, wie mit der Geschichte umgehen, wenn sie uns aus verschiedenen Gründen nicht offen liegt. In der Bibliothek, die Virginia Woolf dann doch betreten darf, sind sie zu finden. Die Frauen, die schon vor ihr schreibende Frauen gewesen sind. Und doch muss von einer Unvollständigkeit ausgegangen werden. Wie viele Frauen gab es, die schreiben wollten, die angefangen haben zu schreiben, die aber aus unterschiedlichen Gründen nichts hinterlassen konnten, das heute noch in Bibliotheken und Archiven zu finden wäre? Virginia Woolf demonstriert dies an einer fiktiven Schwester Shakespeares. Shakespeares Schwester ist ebenso begabt wie ihr Bruder und sie zeigt ein lebhaftes Interesse für Literatur. Im Gegensatz zu ihrem Bruder wird sie jedoch nicht auf die entsprechenden Schulen geschickt, um die Begabung ausbilden zu können. Stattdessen soll sie zwangsverheiratet werden, ein Umstand, dem sie sich widersetzt, indem sie die Flucht in die Großstadt wagt. Ihr Wille, in die Geschichte der Literatur einzugehen, findet dort nur Spott und Ächtung. Schließlich wird sie von einem Schauspieldirektor geschwängert und sie entzieht sich dieser Bürde, indem sie sich das Leben nimmt. Die Bücher von Shakespeares Schwester stehen heute nicht in den Regalen der Bibliotheken. Ihre Biografie wird nicht erzählt. Virginia Woolf wird in ihrer Auseinandersetzung mit einer weiblichen Tradition des Schreibens selbst literarisch. Ob es eine Schwester Shakespeares tatsächlich gegeben hat? Es ist wahrscheinlich. Aber ist es eine Tatsache? Diejenige Geschichtsschreibung, die sich jenseits des offiziellen Kanons bewegt, ist auf einen Moment des Fiktiven angewiesen. Literatur ist die Form, das subjektive, zufällige, imaginäre, abgebrochene Moment in eine Allgemeinheit zu überführen. Ich glaube, ich will mich jetzt nicht so allzu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, im feministisch betrachtet ist es die einzige, die möglich ist tatsächlich. Und zwar nicht, man muss sich alle seine Geschichten erfinden, aber wenn ich die weibliche Geschichtsschreibung suche, ich als Marlene, und schauen will, was passiert ist, dann greife ich auf fiktive Literatur ganz oft zurück, um zu verstehen, wie andere gelebt haben, was die gedacht haben. Und ich finde das in den fiktiven Erzählungen der Schriftstellerinnen wieder. Ich finde das nicht in den Geschichtsbüchern. Insofern, ja, Shakespeares Schwester. Im Gespräch mit Marlene kehren wir immer wieder zurück zu der Frage nach dem Verhältnis von Kontinuität und Bruch. Wir suchen in der Geschichte nach Personen, die versucht haben, grundlegende Veränderungen zu erzwingen. Und doch geht die Geschichte immer weiter, der vollständige Bruch scheint nicht vollzogen zu sein, aus der Geschichte der Herrschaft führte bisher kein Weg heraus. Das ist halt auch spannend für dich, also jetzt würde ich dich vielleicht auch gerne fragen, weil ich glaube, für mich ist es eine Frage der Gewichtung. Betone ich das Moment der Wiederholung in dem, wie ich Sachen mache, oder betone ich das Moment des Bruchs und des Neuen? Und ich wünsche mir sozusagen als Hoffnung, dass indem die Betonung aufs Neue stattfindet, das auch präsenter wird, präsenter als die Wiederholung. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Naja, das tangiert ja so ein bisschen überhaupt Revolutionstheorie und Geschichtsphilosophie dann auch so ein bisschen, ne? Dass man, also die bisherige Menschheitsgeschichte gibt uns einen Rahmen, das ist unser Bezugspunkt. Wir suchen jetzt nach neuen Momenten darin oder wo wir sagen, bestimmte Normalisierungstendenzen, das geht da nicht auf, sondern da gibt es was Untergründiges, was dem auch immer wieder strebt. Und es gab schon die vorher, die sozusagen den Herrschaftsrahmen versucht haben aufzusprengen. Gleichzeitig sehen wir, dass es bisher nichts anderes gab als Herrschaftsgeschichte. Und das tangiert auch so ein bisschen was du mir im Vorfeld geschrieben hattest, nämlich der Frage, wann ist eine Revolution eigentlich möglich? Und ich weiß gar nicht, ob ich dir zustimme, dass wir immer nur eine Herrschaftsgeschichte hatten. Ich glaube, es gibt die auch. Aber es gibt ganz viel, die innerhalb dieser Herrschaftsgeschichte auch möglich gemacht haben. Und auf die beziehen wir uns, wenn wir sagen, es soll doch was anderes möglich sein. Und ich glaube, das ist ein bisschen das, was wir vorher hatten mit den, oder haben wir dauernd eine Reihe an Niederlagen in Bezug auf die Revolution. Ja, ich kann das als Niederlage fassen, aber ich kann auch sagen, da gibt es eine Kontinuität des Nicht-Aufhören-Wollens, des Weitermachen-Wollens. Ein Bewusstsein dafür, dass es sich lohnt zu kämpfen. Und dafür sind alle Zeiten gut genug. Es gibt Leute, die was versuchen, und es gibt Niederlagen in der Geschichte, weil sie gescheitert sind. Die Leute, die was versucht haben, sind gescheitert. Die Differenz zwischen dem Versuchen und der Niederlage ist die, die spannend ist. Und mit der sollte man sich beschäftigen. Ich glaube, das ist das, was wir vorher im Gespräch ein bisschen rausgefunden haben. Haben die historischen Niederlagen etwas hinterlassen? Etwas, das nicht in der Kontinuität der Herrschaft aufgeht, etwas, das nicht dem ewig Gleichbleibenden nur eine Nuance, nur eine Färbung hinzufügt? Es ist die grundlegende Frage nach dem Scheitern in der Geschichte. Die Revolution von 1918 und 19, sie ist gescheitert. Die Revolutionäre haben ihr Ziel, den Kapitalismus zu überwinden, nicht erreicht. Die Revolte von 1968, sie ist gescheitert. Die klugen Teile der 68er-Bewegung wollten etwas anderes als eine Modernisierung des Kapitalismus zu erreichen. Der revolutionäre Wille ist gescheitert. Woran? Das wäre zu ergründen. Ich sage, es ist entscheidend, auf diese Differenz hinzuweisen. Nur wenn ich 1918 und 1968 als Niederlagen begreife, bleibt es mir möglich, mich auf sie zu beziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich so auf die Geschichte blicken kann. Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, 68 gab es eine Revolte. Ich war sehr beeindruckt, als ich Ingeborg Bachmanns Marlena gelesen habe, die so ein großes, also es war, die hat das in den 70er Jahren geschrieben, das war die zweite Welle der Frauenbewegung. Die Frauen waren total aktiv und haben voll viel gemacht. Und sie saß in Österreich, hat dieses Buch geschrieben und hat gesagt, ich bekomme jetzt eine Stimme im Nachkriegsdeutschland und im Nachkriegsösterreich von der Täterschaft. Die lässt mich sprechen. Das macht mir ein Unbehagen. Und ich finde, das Unbehagen hat sie zu Recht gehabt. Und ich glaube, für mich sind das die spannenden Momente in der Geschichte. Nicht da, wo es diese scheinbar großen Revolten gibt, sondern dieses große Misstrauen, was sich immer wieder aufscheinen lässt in Bezug zu gesellschaftlichen Tendenzen, wenn sie groß erscheinen. Ich glaube, es ist diese große Kunst, drinnen und draußen gleichzeitig zu sein. Ein bisschen Peter Hacks sagt das und Czernikow auch. Das ist die Kunst, wenn man, weiß ich nicht, revolutionär denken möchte. Es braucht auch einen Blick auf die Zeit drauf. Ich weiß gar nicht, ob 68 so groß war. Vielleicht war es gar nicht so groß, weil so viel, ich weiß nicht, wie viel wir davon mitgenommen haben heute. Es ist der feministische Blick, der auch der Revolutionsgeschichte eine gesunde Portion an Misstrauen aufträgt. Sind die Brüche in der Geschichte tatsächlich jene Ereignisse, die uns heute als ein großer Ansturm erscheinen? Deckt der Fokus auf diese Momente nicht auch zu, was sich jenseits des Heroischen, dem ewig Wiederkehrenden widersetzt? Sind dies nicht eher feine, spitze Widerhaken, Momente, die mit List, Durchhalten und Eigensinn verbunden sind? So gesehen sind es gerade die Zwischenzeiten, die die typische Sicht auf die Geschichte produktiv durcheinanderbringen. Ja, oder hinterfragbar machen, die typischen Erzählungen hinterfragbar machen, die von großen Wellen sprechen und abflauenden Momenten. In den Zwischenzeiten kann man besser denken, glaube ich. Und da findet man wahrscheinlich auch die komplizierteren und vielleicht auch interessanteren Gedanken. Ich lese die Erinnerungen von Claire Jung, Paradiesvögel. Die wenigsten kennen sie, aber womöglich ihren Mann, Franz Jung, ein wirklich starker Revolutionär, der sich unbedarft in eine Holzkiste in die Sowjetunion schiffen ließ, beinahe erstickend, aber Ohnmacht, wen interessierte die eigene Ohnmacht, denn ein wirklich starker Revolutionär ist auch im halb bewusstlosen Zustand noch in der Lage, eine Meuterei anzuzetteln. Nun lese ich also Jungs Erinnerung, ich meine Claire Jung, die sich aus ihrer kleinbürgerlichen Herkunft sprengt, aus Liebe zu den armen Arbeiterinnen natürlich, die sich in expressionistischen Kreisen der 1910er Jahre herumtreibt, die Gespräche belauscht zwischen den raffinierten Künstlern und Intellektuellen, die ihren desertierten und der Kriegsneurose schon verfallenen Franz vor dem nächsten Frontruf bewahrt. Und dann kommt die Novemberrevolution. Claire Jung ist zu Hause, sie steht am Fenster und bangt. Sie bangt um ihren Franz, der sich gerade um das Berliner Redaktionshaus des Vorwärts mit reaktionären Freikorps kloppt. Und Claire steht zu Hause hinterm Fenster und lauscht den dumpfen Geräuschen von Gewehren und Gebrüll in der Nacht und wartet auf Franz. Und ich möchte Claire schütteln und ihr sagen, dass sie aufhören muss, an diesem Fenster zu stehen. Dass sie sich ein Gewehr nehmen muss und die Freikorps einfach von hinten abknallen soll, die nur auf den Vorwärts stieren. Dass sie all ihre Genossinnen zusammenrufen muss, die zu Hause hinter den Fenstern bangen. Und sie sich bewaffnen müssen und die Revolution auch zu ihrer Revolution machen. Wenn sie es schon nicht für den eingekesselten Franz tun will, dann doch wenigstens für sich und für mich. Denn wir wissen heute, dass die Novemberrevolution gelungen wäre, hätte man die Frauen daran teilhaben lassen. Hätte man sie nicht aus den Arbeiter- und Soldatenräten gedrängt, aus den Fabriken in die isolierte Haus- und Dienstmädchenarbeit zurück, hätte man sie nicht in bornierten Paarbeziehungen festgekettet und so von den Waffen ferngehalten. In dem Moment, in dem ich Claire Jung schütteln möchte, habe ich mich mit ihr verschwistert. Ich denke, das ist zumindest einer der Gründe, warum ich mich mit Geschichte befasse, und dieser Grund ist persönlich und politisch in einem. Dieses Schütteln wollen bedeutet, dass ich mich auf eine mir eigentlich fremde Person beziehe, eine historische Figur mir nahe rückt, weil ich ihr näher rücke. Und das hat etwas von einer menschlichen, weil historischen Gesellschaftlichkeit, wie sie die kapitalistische Gesellschaft nicht kennt. Es ist also auf dieser Ebene eine Art Versuch, mich selbst historisch und damit gesellschaftlich zu verorten, aus meinem fragmentierten Dasein heraus. Nun ist es natürlich faktisch nicht richtig, wenn ich behaupte, die Novemberrevolution wäre geglückt, wenn es auch eine Revolution der Frauen gewesen wäre. Erstens, weil sie das zu einem Teil auch schon war. Erinnert sei nur an Rosa Luxemburg und Sarah Sonja Rabinowitz, wie auch an die unzähligen Frauen, die seit 1915 in Hungerkrawallen und Streiks durch Deutschland zogen. Zweitens, weil es nicht nur den weiblichen, sondern auch den männlichen Proletariern an Selbstbewusstsein gefehlt hat, um die Rätestruktur zu halten. Und drittens, die Rolle staatlicher Repression als objektive Übermacht nicht verkannt werden darf. Diese Behauptung ist aber auch nicht falsch, gesehen vom Standpunkt einer feministischen Kommunistin in der Gegenwart, die von der Vergangenheit etwas für die Zukunft fordert. Die banale Einsicht vielleicht, dass ohne die Frauen die Revolution nicht zu machen ist, denn Claire Jung hätte die Freikorps womöglich tatsächlich von hinten überrumpeln können und das Redaktionshaus des Vorwärts wäre womöglich tatsächlich nicht gefallen. Das Bangen am Fenster der Claire Jung trägt in sich etwas Unabgegoltenes und Unverarbeitetes, das auf seine zukünftige Verwirklichung drängt. Das ist nun ein Aspekt einer materialistischen Geschichtsauffassung, dass sie keine Sammlung toter Fakta ist. Es geht darum, dass sich von der Gegenwart aus mit Begriffen, die selbst historisch gewachsen sind, an eine geschichtliche Bewegung herantrete und ihren historischen Gehalt nachträglich ausmachen will. Das bedeutet nicht, in der Vielfalt von irgendwelchen Begriffen beliebig vorzugehen, weil dem historischen Stoff nicht Beliebiges übergestülpt werden kann. Er wehrt sich. Diese Geschichtsauffassung kritisiert aber auch einen vermeintlichen Objektivismus, der vertuscht, dass es immer ein irgendwie historisch und gesellschaftliches Subjekt braucht, das Geschichte betrachtet, und zwar unter den spezifischen Bedingungen seiner Gegenwart. Das ist ein konstruierendes Prinzip, mit dem ich Geschichte auffasse. Es geht also darum, einen bestimmten historischen Gehalt herauszustellen. Und das bedeutet auch, Claire Jung als besondere Einzelne von dem Bangen am Fenster wegzuholen, sie in einem gesellschaftlichen, allgemeinen Zusammenhang zu begreifen, in dem die Novemberrevolution nicht draußen bleibt. So lässt sich sagen, was für die Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft im Allgemeinen gilt, dass ihnen ihre Geschichte passiert und sie sie nicht bewusst machen, gilt für die Frau oft im Besonderen. Die patriarchalen Strukturen können sich als zäher und träger erweisen als die Blockierung der kapitalistischen Strukturen, mit denen das Patriarchat eigentlich Hand in Hand geht. Das Patriarchat kann sich als so zäh erweisen, dass es selbst den revolutionären Moment überdauert. Der revolutionäre Moment will eigentlich das historisch Mögliche in die Wirklichkeit sprengen, das heißt die Unterdrückung und Ausbeutung abschaffen. Ich bin in der Gedenkstätte Buchenwald und stehe vor dem Torgebäude zum Häftlingslager. Ein Besucher schließt das Tor von innen, denn Tore sind zum Schließen da. Nun können die Besucherinnen den eingelassenen Schriftzug lesen, den ich von außen spiegelverkehrt sehe. Dieses »Jedem das Seine«, das der Bauhausschüler Franz Ehrlich gestalten und zu dem sich die Häftlinge beim Appell immer richten mussten. Ich beobachte eine Gruppe, die unsicher vor dem geschlossenen Tor steht. Sie wissen nicht, ob sie wieder hinaus können, und ich denke bei mir, wie ich da auf der anderen Seite stehe, dass das eines jener Tore ist, die man lieber niemals wieder schließen kann, noch sollte.